Hörspiel der Reihe Natur und Technik. Es beschäftigt sich mit einem Thema der Wärmelehre, der absolute Nullpunkt. Wärme, was ist das eigentlich? Weshalb wird kaltes Wasser, das man über eine Flamme stellt, warm und gerät schließlich ins Kochen? Verantwortlich dafür sei, so glaubte man in früheren Zeiten, ein feuriger Grundstoff, der von der Flamme in das Wasser übergeht. Erste Zweifel am Vorhandensein eines solchen Wärmestoffes, wie man ihn auch nannte, kamen dem Pariser Physiker Guillaume Armanton im Jahre 1702 bei Versuchen mit einem sogenannten Luftthermometer. Ich hab's ja nicht nur einmal gemessen, bis heute waren es wohl an die 100 Male. Immer habe ich am Siedepunkt des Wassers begonnen. Und eines weiß ich jetzt mit Sicherheit, sinkt die Temperatur, dann nimmt der Druck der Luft und jedes anderen Gases in gleichem Maße ab, bis es nicht mehr weitergeht. Das ist dann der Punkt tiefster Temperatur, der nicht mehr unterschritten werden kann. Denn unterhalb dieser Schwelle gibt es nichts mehr. Keinen Druck, keine Bewegung, nur noch Ruhe. Absolute Ruhe. Diese letzte Bemerkung Armantons zeigt, dass er im Grunde nicht mehr an die alte Vorstellung von der Substanz mit dem Namen Wärmestoff glaubte. Dass er Wärme vielmehr als Bewegung deutete. Dort, wo die Bewegung sich in absolute Ruhe verwandelt, gibt es auch keine messbare Wärme mehr. Das, was Armanton nur undeutlich empfand, wurde von einem anderen schon klarer formuliert. Es war der deutsche Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, der zur gleichen Zeit lebte wie Armanton. Man muss verstehen, dass Wärme gar nichts anderes ist als eine Umwandlung der Energie. Diese bleibt in jedem Falle ganz exakt die gleiche. Nur wandelt sie sich in andere Formen um, namentlich in Wärme. Leider gingen die Erkenntnisse von Armanton und Leibniz im Laufe des 18. Jahrhunderts wieder verloren. Ausgerechnet die führenden Wissenschaftler der französischen Aufklärung, unter ihnen D'Alembert, Maupertuis und Voltaire, lehnten die Vorstellung von der Wärme als einer Form der Kraft, also der Energie, als metaphysisches Beiwerk strikt ab. Bis dann 1778 der Schweizer Mathematiker und Naturwissenschaftler Daniel Bernoulli in einer Abhandlung über Hydraulik die etwas unklaren Vermutungen Armantons verdeutlichte. Ob wir nun wollen oder nicht, wir müssen verstehen, dass alle elastischen Stoffe, wie etwa Luft oder Wasser, aus allerkleinsten Teilchen bestehen. Sie sind in ständiger, unregelmäßiger Bewegung. Bei dieser Bewegung stoßen die Teilchen natürlich fortwährend miteinander und mit den Wänden ihres Behälters zusammen. Die Heftigkeit dieser Stöße nun, die Geschwindigkeit der einzelnen Teilchen, diese eben registrieren wir als Wärmeempfindung. Durch diese Überlegungen war Bernoulli zu dem gleichen Ergebnis gelangt, das Armanton 75 Jahre zuvor experimentell erreicht, wenn auch noch nicht so deutlich formuliert hatte. Nur 20 Jahre später kam in München ein Mann zu eindeutigen Versuchsergebnissen, als er für den Kurfürsten von Bayern Kanonenrohre aufbohrte und dabei die Natur der Wärme untersuchte. Hier der Bericht des Grafen Rumford, der als Benjamin Thompson in Massachusetts, also in den damaligen amerikanischen Besitzungen der britischen Krone, geboren und aufgewachsen war. Manche von Ihnen, meine Herren, wissen, dass ich bei der Herstellung von Kanonenrohren diese um Stahlbohrer rotieren ließ. Wer dabei war, der hat auch gesehen, wie die Rohre binnen kurzem glühend heiß wurden. Umso schneller übrigens, je stumpfer die verwendeten Bohrer waren. Dabei kam schließlich das Wasser, mit dem wir das Metall kühlten, zum Sieden. Und immer, auch nach tausendfacher Wiederholung, brachte der Versuch das gleiche Ergebnis. Wäre die Wärme ein Stoff, längst hätte sie erschöpft sein müssen. Daraus gibt es nur eine Folgerung. Da Wärme unaufhörlich durch Bewegung hervorgebracht wird, muss sie selbst eine Art von Bewegung sein. Trotzdem blieb die Mehrzahl der Physiker zu Rumfords Zeit halsstarrig bei ihrer Behauptung, die Wärme ist ein besonderer Stoff. Die Erhaltung der Kraft, so argumentierten sie, sei eine bloße Fiktion. Damit hatten sie sich aber den Weg zum Verständnis des Energieprinzips selbst ein für allemal versperrt. Für Amontant jedoch gab es eine weitere späte Rechtfertigung durch zwei Franzosen, nämlich durch den Physiker Jacques-Alexandre César Charles und den Physikochemiker Joseph-Louis Gay Lussac. Beide bestätigten und vertieften, unabhängig voneinander, Amontants Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen Druck, Volumen und Temperatur der Gase. Die Erkenntnisse Gay Lussacs standen 45 Jahre später im Mittelpunkt der physikalischen Vorlesungen eines jungen Professors für Naturphilosophie an der Universität Glasgow. Sein Name William Thomson. Ich darf mir Ruhe ausbitten, Gentlemen. Mr. Percy Bottomley, Sie werden die Güte haben, uns über die Bedeutung zu berichten, die Louis-Joseph Gay Lussac für die Vertiefung unseres Wissens über die Thermodynamik zukommt. Nun, nennen Sie uns doch zunächst den Wortlaut des zweiten Gay Lussac'schen Gesetzes. Das kann doch nicht wahr sein. Das Erstaunen des Studenten Percy Bottomley hatte einen guten Grund. Es war nämlich allgemein bekannt, dass Sir William Thomson jeweils die ersten 10 Minuten jeder Vorlesung dazu benutzte, einen seiner Studenten zu dem Stoff zu befragen, den er in der Vorlesung des vorangegangenen Tages behandelt hatte, wohl kaum zur Freude seiner Hörer. Den Namen des zu Prüfenden las er jeweils von der ersten einer Anzahl von Karteikarten ab, die in einem vor ihm stehenden Pappkästchen enthalten waren. Das kann doch nicht wahr sein. Ich selbst habe doch gestern nach der Vorlesung meine Karte aus dem Kästchen genommen, als niemand hinschaute. Sowas gibt's doch gar nicht. Irgendjemand wird's wohl doch gesehen haben. Der hat dann schnell eine Ersatzkarte mit deinem Namen beschrieben und sie wieder an die erste Stelle gesteckt. Gütiger Gott, steh mir bei. Also, Mr. Bottomley, Sie werden die Güte haben, uns das zweite Gay Lussac'sche Gesetz zu zitieren. Er stand auf, räusperte sich und schwieg folgendermaßen. So könnte man es doch wohl formulieren, oder? Nun, um die Diskussion in Gang zu bringen, hat vielleicht Ihr Nachbar. Das ist Mr. Hutchison, Sir. Sehr gut. Mr. Hutchison wird uns also nunmehr über Louis-Joseph Gay Lussac und seine Gesetze informieren. Diese Gesetze, Sir, das erste stammt aus dem Jahre 1802. Das zweite... Dass man auch das Amontant'sche nennt? Ja, Sir. Dieses zweite Gesetz also wurde 5 Jahre später formuliert. Diese beiden Gesetze meinen, sie besagen... Weshalb die Dinge so komplizieren? Sagen wir es doch ganz einfach. Das erste Gesetz unterstellt, dass der Druck des zu prüfenden Gases unverändert bleibt. Dann dehnt sich bei jedem Grad Temperaturerhöhung das Gas um 1/273 seines Volumens aus, das es bei 0 Grad Celsius hat. Und beim zweiten Gesetz? Ja, Sie haben das Wort, mein Freund. Da bleibt das Volumen des Gases unverändert. Und bei jedem Grad Temperaturerhöhung vergrößert sich der Druck um 1/273 seines Wertes bei 0 Grad Celsius. Kompliment, junger Mann. Wenn ich Sie nur noch fragen dürfte, was Ihnen bei diesen Formulierungen besonders auffällt. Es ist die ungewöhnlich genaue Angabe eines ungewöhnlich kleinen Bruchteils der Druck- beziehungsweise der Volumenvergrößerung. Das ist es, was ich hören wollte. Diesen fast unvorstellbar kleinen Bruchteil, 1/273, den merken Sie sich alle bitte gut. Er wird bei unseren weiteren Überlegungen noch eine Rolle spielen. Was für Überlegungen mögen das wohl sein? Nun, ich denke, ich werde Ihnen ein Stichwort geben. Es handelt sich um eine Suche, um die Suche nach... Ja, wonach wohl? Ich denke, ich wüsste eine Antwort, Sir. Ah, Mr. Bottomley hat zu uns zurückgefunden. Bitte, Mr. Bottomley. Es geht um die Suche nach der denkbar tiefsten Temperatur. Nach einem Kältegrad also, der nicht mehr unterschritten werden kann. Sie sprechen von der denkbar tiefsten Temperatur. Das ist sehr gut formuliert. Denn damit sagen Sie zugleich, ob Sie das nun beabsichtigt haben oder nicht, dass sich dieser Punkt rechnerisch, also theoretisch, ermitteln lässt. Jetzt brauchen wir nichts anderes mehr zu tun, als diese beiden Gesetze Gay Lussacs umzudrehen, indem wir Druck und Volumen nicht mehr erhöhen, sondern sie nunmehr Grad für Grad so weit wie möglich vermindern. Und wie lange können wir das wohl? Anders gefragt, bei welchem Tiefpunkt wird das alles enden? Ob Sie uns auch das noch sagen könnten, Mr. Bottomley? Bei minus 273 Grad Celsius, Sir. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Guillaume Armanton scheint als erster die Vorstellung eines absoluten Nullpunktes der Temperatur formuliert zu haben. Charles und Gay Lussac, jeder für sich, zeigten dann, dass die Druckabnahme pro Grad Celsius ein 273stel des Drucks bei 0 Grad Celsius betrug. Dadurch wurde der absolute Nullpunkt auf minus 273 Grad Celsius festgelegt. Ein Wert, der später auf 273,15 verfeinert wurde. Im selben Jahr, in dem sich unsere Szene abspielte, 1847 also, schloss Professor Thomson auf einer Tagung der Britischen Physikalischen Gesellschaft in Oxford Bekanntschaft mit dem Privatgelehrten James Prescott Joule. Auf dieser Tagung trug Joule zum wiederholten Male seine Überlegungen zur Wärmelehre vor, die bisher in Fachkreisen allerdings nur wenig Interesse gefunden hatten. Und Sie dürfen versichert sein, verehrte Anwesende, dass ich in der Lage war, das Ergebnis meiner Überlegungen zum mechanischen Wärmeäquivalent, das heißt über die Beziehungen zwischen Wärme und Energie, auf höchst einfache Weise zu überprüfen. Ich ließ ein Schaufelrad in einem wassergekühlten zylindrischen Kessel rotieren und maß ganz einfach den Temperaturanstieg, welcher der geleisteten Arbeit entsprach. Ein knappes Jahr später, im März 1848, hielt Professor Thomson dann einen Vortrag vor der Philosophischen Gesellschaft in Cambridge. Sind wir aber zu dem einzig möglichen Schluss gelangt, dass ein Gas, kühlt man es um 273 Grad unter Null, jede Bewegungsenergie verlieren muss, dann ist es nur konsequent, dieser hypothetischen Temperatur, die nicht mehr unterschritten werden kann, den Namen des absoluten Nullpunktes zu geben. Des Weiteren bezeichnen wir dann die Temperaturskala, die sich auf diesem absoluten Nullpunkt aufbaut und auf welcher jeder Grad einem Grad auf dem Thermometer des Celsius entspricht, was nebenbei bemerkt von uns willkürlich, aber wohl nach den Erfordernissen der praktischen Handhabung bestimmt wurde. Diese Temperaturskala bezeichnen wir also künftighin als absolute Temperaturskala. Damit hatte Professor Thomson im Alter von erst 24 Jahren diese beiden Begriffe, absoluter Nullpunkt und absolute Temperaturskala, für die Fachwelt anwendbar gemacht. Äußere Ehrungen erhielt er im Laufe der dann folgenden Jahre reichlich. Nicht nur für seine Leistung auf dem Gebiet der Wärmelehre, sondern auch für die Vielzahl seiner sonstigen Aktivitäten. Auf den Gebieten der Mathematik, der Mechanik, der Lehren vom Schall und vom Licht, der Elektrizität, der Geologie, der Astronomie, der Chemie, der Nautik. 1866 wurde er als Sir William Thomson geadelt und 1892 erhielt er aus der Hand der Königin die Pierce-Würde als Baron Kelvin of Largs. Dieser Name ist heute jedem Physiker geläufig, denn nach Lord Kelvins Tod hat man die Bezeichnung absolute Temperaturskala in Kelvin-Skala mit dem Symbol K umgewandelt. 0 Kelvin entspricht einer Temperatur von minus 273,15 Grad Celsius. Diesem 0 Kelvin hat man aber auch weiterhin den Namen absoluter Nullpunkt belassen. Bis zu welchen Tiefstemperaturen ist man nun zu Kelvins Lebzeiten vorgedrungen? Antwort auf diese Frage gibt der Inhalt eines Telegramms, das am 22. Dezember 1887 von dem Genfer Physiker Raoul Pictet an die Pariser Akademie der Wissenschaften gerichtet wurde. Die war eben damit beschäftigt, sich ein Urteil über eine neue Gasverflüssigungsmethode eines französischen Bergbauingenieurs Louis Cailleté zu bilden. Der Wortlaut des Telegramms aus Genf. Sauerstoff heute bei 320 Atmosphären und minus 140 Grad Celsius durch kombinierte Anwendung von schwefliger Säure und Kohlensäure verflüssigt. Stopp. Raoul Pictets Konkurrent Cailleté hatte den Temperaturabfall bei seinen Experimenten auf 200 Grad Celsius geschätzt. Diese Schätzung war sicher nicht allzu ungenau. Heute kommt man mit verschiedenen raffinierten physikalischen Verfahren schon bis auf wenige Tausendstel Grad an den absoluten Nullpunkt heran. In diesem Temperaturbereich zeigen viele Stoffe völlig neue, verblüffende Eigenschaften. Metalle zum Beispiel werden supraleitend. Das heißt, sie transportieren dann den elektrischen Strom nahezu verlustfrei. Oder das bei solcher Superkälte flüssige Edelgas Helium kann entgegen der Schwerkraft die Gefäßwände hochkriechen und ist imstande, fast ewig zu wirbeln, wenn man es nur einmal umgerührt hat. Solche Merkwürdigkeiten hat Lord Kelvin nicht mehr erlebt. Dass aber in der Nähe des absoluten Nullpunkts die Stoffe sich nicht mehr so verhalten werden, wie wir es von unserer Alltagserfahrung her gewohnt sind, hat er vorausgesagt.